Reif hast du mir gesagt, du würdest pünktlich heut sein. Ob du wohl kommst, ich spüre schon leise Zweifel in mir, denn fast ein Dutzend Mal schon ging ich zur Tür. Die Zeit vergeht, die Kerzen im Leuchter brennen schon matt, es fällt vom Rosenstrauß ein erstes Blatt. Heut sollte Sonntag sein für meine Liebe, und ich sitz in meinem Zimmer nun seit Stunden schon allein. Ich warte so auf dich mit meiner Liebe. Ich werde, wenn du nicht kommst, sehr unglücklich sein. Fern schlägt die Turmuhr schon halb zehn, stille wird's in allen Gassen. Nur mein sehnsuchtsvolles Herz schlägt immer zu und findet keine Ruhe. Heut sollte Sonntag sein für meine Liebe, und ich sitz in meinem Zimmer nun seit Stunden schon allein. Ich warte so auf dich mit meiner Liebe. Ich werde, wenn du nicht kommst,